Thank you. Thank you. Thank you. Auch das hier nehmen, weil das hier schmeckt fast gleich. Ja? Ja. Da steht zwar Eis hier drauf, aber es schmeckt fast gleich. Genau, und dann klar. Ich kann auch den Knopf einfach nur mit der Hand drücken. Das wird kaum schmecken. Aber es schmeckt. Für alle drei Sorten. Wahrscheinlich ausgegangen. Habe ich jetzt nicht selber gemacht. Was? Ich hole noch mein geschlossen. Da war so ein Typ, der so eine Mischung aus der Beine und der Janneke aussah. alle hier. Oh Mann, Leon. Autsch, Leon fehlt. Aua. Das sieht halt bestimmt geil aus. Das anders kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt vergessen. Das hier? Aber fast jedes geht rein. Das ist immer. Apo. Ey, hast du das krasse Lied von Dings gehört, 187? Wie heißt das? Simpson. Flowers. Ich finde das ein richtig krasses Lied von dir, Leute. Wir trieben uns da. 187, gerne. Von Farid Bang. Da bauen wir einfach, keine Ahnung. Ah, jetzt geht's. Das klingt gut. Nein, das muss hier, guck. Hier geht's auch bei uns an. Tschüss, und so, du musst auf 187 gehen. Also, bei ja, hier geht das nicht. Ich kann mir gar nicht, ich hab's noch nicht. Das hier? Ja, ne? Nein. Nein, das ist nicht. Das gibt's, glaub ich, nicht. Ah, nein. Nein. Dann muss ich gucken, ob er das ist. Wer ist das Lied? Mit dem Jung. Das ist nicht Kaffee. Auf Instagram haben die eine Minute das Bock bleiben. Ja, wie das gesagt, das ist noch von dem Video. Hm? Ich hab die Videos davon auf Instagram gesehen, ja. Los mit deinem Ding, dein Netzteil. Hey! Dein Scheißteil, von dem Ladekabel. Achso, ja, nee, ich hätte. Ah, mein Ladekabel ist los. Ja, ich möchte. Ich Leon rumwalt, dann tu mal was nach unten. Ich würde es anziehen. In 50 Jahren ist das Bild dann längst hier. Warum wollte ich die Tiere nicht angucken, Mann? Wieso? Kommen so deine Enkelkinder zu dir, warum machst du die Tiere nicht angucken? Scheiße, Name, Schicker, Schwanz. Oh, ich muss jetzt wieder mein T-Shirt 5 Minuten lang da ausbuddeln. Ja. Na, da kann ich verschwinden. Ich mach das Outfit nur mit K. Ja. Wir haben sie richtig zu erlaubt. Was für ein Gebäude ist das denn? Das ist der Turm. Ja. Keine Ahnung. Das ist einfach das Haus, ein Haus. Also, ich verstehe es nicht. Elektrisch alle von dir. Müssen wir draußen ein. Ich muss hier in die Ecke, damit ich einen richtig großen ablassen kann. Ich muss jetzt gerade einen richtig großen Abstand. Mm-hmm. präsentiert, oder? Ja. Ja. Das Hand ist von der Jugendherberge. Wir sind auf der Station gesprungen. Wir sind ja erst um 2 Uhr ungefähr da. 95 Minuten. Das heißt, wir gehen durch die Stadt schon, wenn wir in den Bus unten nehmen. Leon, bitte durchwegen. Wo ist Leon? Ja, die hat mir gerade geredet. Ich bin nicht durchgehen. Ja, ist von vorne hin stehen wieder. Die Mädchen hätten halt keinen Jungen, der für sie gekriegt haben. Sein Grauhofer gibt es hier irgendwo vom Grauhofer sein Gepäck ablegen. Ja, so, ich würde wieder davor. Schaut mal nach, man muss heute schon wieder davor. Das finde ich echt schön. Das finde ich echt schön. Ja, ich mache nur ganz kurz hier von hinten. Ja, bitte? Ja? Ja, was ist? Hier könnte man einen Parkenkorb einstehen. Kennst du ja noch die Kessel? Ja. Hast du noch die Kessel? Hier ist das Türchen. Und dann würde ich jetzt noch was einstehen. Gut, die anderen ist auch schon mal kurz. Ja, ich lasse die Türchen lange auf.